Am 15. November 1879 löste der Historiker Heinrich von Treitschke mit seinem Beitrag Unsere Aussichten in den von ihm herausgegebenen preußischen Jahrbüchern eine Kontroverse aus, die als Berliner Antisemitismusstreit erinnert wird. Dieser Ausdruck geht auf Walter Böhlich zurück, der 1965 die lange Zeit maßgebliche Quellensammlung herausgab, zu dieser folgenreichen Auseinandersetzung um, Zitat, die Zugehörigkeit der deutschen Juden zur Nation, wie es im Untertitel zur Neuedition der Quellen durch das Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung heißt. Die Zeitgenossen sprachen eher von Treitschke-Streit oder Treitschkiade. Böhlichs Edition sei fruchtbar gewesen, schreibt Wolfgang Benz im Vorwort zur Neuedition, weil sie neue Fragen eröffnet habe. Gleichzeitig aber hätte sie auch falsche Fährten gelegt. Der Titel Berliner Antisemitismusstreit sei insofern irreführend, als der Streit weder ausschließlich in Berlin stattgefunden habe, noch auf das Thema des Antisemitismus beschränkt geblieben sei. Darüber hinaus wären im Nachwort Böhlichs die prominenten Gegenspieler des Streites als antagonistisches Gegensatzpaar konstruiert worden. Hier der reaktionäre, nationalchauvinistische Heinrich von Treitschke und dort der aufrechte und altliberale Theodor Mommsen. Auch wenn diese Sichtweise, Zitat, im Kern richtig sei, wie Benz konzidiert, zeigten jedoch sowohl Mommsens Aufsatz auch ein Wort über unser Judentum, als auch der wiedergegebene Briefwechsel, dass ihre Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Judenfrage wesentlich größer ausfielen, als Böhlich dargestellt habe. Also soweit Benz im Vorwort zur Neuedition. Zunächst einmal aber zum historischen Hintergrund der Debatte. Bereits seit 1873 waren im Zuge der Reichsgründung nach dem Deutsch-Französischen Krieg eine Reihe antisemitischer Artikel und Hetzschriften erschienen, denen teilweise eine weitreichende Aufmerksamkeit zukam. Zu nennen wären etwa die von dem ehemals liberalen Journalisten Otto Glagau von Dezember 1874 bis Dezember 1875 veröffentlichte 13-teilige Artikelserie in der Gartenlaube über den, Zitat, Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, worin er behauptet, Zitat, die soziale Frage sei wesentlich die Judenfrage. Soweit Otto Glagau. Die Gartenlaube hatte damals 375.000 Festabonnenten und eine vermutlich 10-mal höhere Zahl von Lesern und Leserinnen. In der katholischen Zeitschrift Germania, dem Organ der Zentrumspartei, erschienen 1875 eine Reihe judenfeindlicher Artikel. In der protestantischen Kreuzzeitung wurden im Juni und Juli desselben Jahres die 5 berüchtigten Ära-Artikel veröffentlicht, in denen ein anonymer Autor, dahinter stand Franz Fürchtegott Perrot, behauptet, die liberale Ära laufe auf eine, Zitat, von und für Juden betriebene Politik und Gesetzgebung, Zitat Ende, hinaus. Deutlich zeigt sich, dass die antisemitische Agitation im Jahrzehnt der 1870er Jahre eine doppelte Stoßrichtung hatte. Sie richtete sich gegen den Liberalismus und gegen die Juden. Im Umfeld des antisemitischen Publizisten Wilhelm Marr wurde vermutlich im Frühjahr 1879 der Begriff Antisemitismus geprägt, in dessen Gewand das antijüdische Ressentiment auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden soll. Im Jahr davor war bereits mit Adolf Stöckers Christlich-Soziale Arbeiterpartei die erste antisemitische Partei in Deutschland gegründet worden. Am 19. September 1879, nur wenige Wochen vor Treitschkes Artikel, stellte der Hofprediger Stöcker die Judenfrage erstmals ins Zentrum seiner öffentlichen Reden. Im November 1880 schließlich provozierte die Antisemitenpetition, die immerhin zum Schluss 265.000 Personen unterzeichnet hatten, unter ihnen auch Stöcker, Treitschke allerdings nicht, ein zweitägiges Rededuell im preußischen Abgeordnetenhaus. Es ist diese Petition, die Theodor Mommsen in den Berliner Antisemitismusstreit eingreifen ließ, worauf ich noch eingehen werde. Das Rededuell am 20. und 22. November 1880 im preußischen Abgeordnetenhaus, das einen Versuch der linksliberalen Fortschrittspartei darstellte, die preußische Regierung zu einer Stellungnahme gegen die Antisemitenpetition zu bewegen, endete mit einem Fehlschlag für die Fortschrittspartei. Carsten Krieger, das ist der Mensch, der die verdienstvolle Aufgabe übernommen hatte, die Neuedition der Quellen zu besorgen, gibt ein anschauliches Bild dieser Versammlung. Ich zitiere: Während die Redner der Linksliberalen, am deutlichsten Heinrich Rickert, Eugen Richter und Rudolf Virchow, sowie der informelle Führer der Zentrumspartei, Ludwig Windthorst, die Emanzipation der Juden verteidigten und den Antisemitismus verurteilten, machten alle anderen Redner des Zentrums sowie die Abgeordneten der Freikonservativen und der Deutsch-Konservativen Partei die Juden für den Antisemitismus zumindest teilweise verantwortlich und unterstellten der antisemitischen Bewegung berechtigte Ziele. Soweit das Zitat von Krieger über dieses Rededuell. Am 13. April 1881 wurde die Petition dem Reichskanzler von Bismarck überreicht, der der Bewegung durch die Annahme der Petition ihre Speerspitze nahm. Und die Linksliberalen gingen aus den Reichstagswahlen im selben Jahr gestärkt hervor. Klaus Holz resümiert für die antisemitische Bewegung zwischen 1879 und 1881. Ich zitiere: Mit der Ablehnung der Petition, dem Ende des Berliner Antisemitismusstreites, der Zersplitterung und dem schlechten Wahlergebnis der Antisemiten bei der Reichstagswahl 1881 sowie dem energischen Einschreiten der Ordnungskräfte in Pommern und Westpreußen gegen Pogromisten beruhigte sich die Lage allmählich wieder. Soweit das Zitat. In dieser Zeit hatte sich gleichwohl der moderne Antisemitismus in Deutschland trotz der vorläufigen Niederlage des parteipolitischen Antisemitismus etabliert. In der wissenschaftlichen Antisemitismusforschung besteht Konsens darüber, dass dem die Debatte auslösenden Text von Treitschke in der Geschichte des modernen Antisemitismus eine mindestens exemplarische Rolle zukommt. Schuler mit Wolkow attestiert Treitschke, dass bei ihm der Antisemitismus, Zitat, zu einem geschlossenen Ganzen, Zitat Ende, integriert wurde. Ich werde daher im Folgenden noch einmal ausführlich auf Treitschkes Artikel selbst eingehen. Meine Lektüre von unserer Aussicht orientiert sich dabei am dritten Kapitel der grundlegenden Studie Nationaler Antisemitismus, Wissenssoziologie einer Weltanschauung, die 2001 erschien, von dem eben schon genannten Klaus Holz, worin der Soziologe in einer präzisen Sequenzanalyse die semantischen Verknüpfungsregeln von Treitschkes Text herausarbeitet. Danach werde ich unter besonderer Berücksichtigung der Rolle Theodor Mommsens, dem Althistoriker und angesehenen Berliner Universitätskollegen Treitschkes, auf die Debatte zu sprechen kommen. Abschließend werde ich in einer Überblicksskizze die weitreichenden Folgen dieser publizistischen Auseinandersetzung zu resümieren versuchen. Treitschke beginnt seinen Artikel mit dem Satz, Zitat, unterdessen arbeitet in den Tiefen unseres Volkslebens eine wunderbare, mächtige Erregung. So fängt der Aufsatz insgesamt an. Diese mächtige Erregung, die Treitschke durch das Epitheton wunderbar affirmiert, bezieht sich auf eine Wandlung in den Tiefen des Volkslebens, zu der insbesondere auch die sich formierende antijüdische Bewegung gehört, was sich allerdings erst im dritten Abschnitt des Artikels dann erweisen wird. Zunächst ist zu erfahren, dass der Verfasser des Schreibens die letzten Monate im Ausland verbracht hatte. Treitschke war am 16. September 1879 zu einer sechswöchigen Italienreise aufgebrochen, bevor er mit seiner Rückkehr eine ihm verwandelt erscheinende deutsche Gesellschaft vorfindet, die er als, Zitat, stürmische deutsche Welt kennzeichnet. Mit dieser Perspektive eines von außen nach Deutschland zurückkehrenden bekräftigt er, rhetorisch geschickt, die Mächtigkeit dieser von ihm unterstellten Veränderung, die er auch als, Zitat, Erwachen des Volksgewissens apostrophiert. Wichtig für seine spätere Argumentation ist weiterhin die behauptete Unabhängigkeit dieser Erregung von der Presse. Noch nie seien die Zeitungen so wenig ein treues Spiegelbild der öffentlichen Meinung gewesen, wie gerade zu diesem Zeitpunkt. Der Mehrzahl der Zeitungen sagt er nach, in ihnen würde noch immer das Bild von einem Volk gezeichnet, das, Zitat, die liberalen Wunschzettel der 60er Jahre und die unfehlbare sittliche Macht der Bildung beherrschten. Soweit das Zitat. Gegenüber diesen liberalen Vorstellungen stellt sich ihm die Wahrheit der Situation anders dar, sodass ihm eine post- und antiliberale Kritik am Liberalismus geboten erscheint, von dem sich der vormals selbst nationalliberale Treitschke vor dem Hintergrund von Bismarcks Loslösung von der Nationalliberalen 1878-79 verabschiedet hatte. Als Antwort auf die wirtschaftlichen Krisen des jungen Kaiserreichs, die Weltwirtschaftskrise von 1873, die als Gründerkrach begann und sich 1879 zur Depression mit einer Arbeitslosenrate von 20% auswuchs, sowie dem Attentat auf den Kaiser 1878, in dessen Folge dann Bismarck die Sozialistengesetze zunächst versuchte durchzubringen, später gelang es, widerruft er die Ideale der Aufklärung und eines humanitären Bildungsideals zugunsten eines im Christentum verankerten, Zitat, sittlichen Halts des Menschenlebens. Diese konservative, autoritäre und zutiefst bildungsfeindliche Position, mit der er seinen Artikel eröffnet, findet sich in seiner Darstellung der augenblicklichen Situation wieder. Noch ein Zitat. Die wirtschaftliche Not, die Erinnerung an so viele getäuschte Hoffnungen und die Sünden der Gründerzeiten, der Anblick der zunehmenden Verwilderung der Massen, die mit der Verbreitung der Geheimkünste des Lesens und Schreibens mindestens gleichen Schritt hält, und nicht zuletzt das Gedächtnis jener Gräueltage vom Frühjahr 1878. Das alles hat Tausende zum Nachdenken über den Wert unserer Humanität und Aufklärung gezwungen. Soweit Treitschke. Die Diffamierung von Lesen und Schreiben als Geheimkünsten wird noch dadurch potenziert, dass die behauptete zunehmende Verwilderung der Massen mit deren Verbreitung in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht wird. Darüber hinaus objektiviert er seine Zeitdiagnose im letzten Halbsatz, indem er bei Tausenden ein solches Umdenken entdeckt. Im zweiten Absatz wird die Stoßrichtung dieser als Erwachen des Volksgewissens begrüßten Leidenschaften des Volks noch zugespitzt, wenn er schreibt, dass sich das, Zitat, erwachte Gewissen des Volks vornehmlich gegen die weichliche Philanthropie unseres Zeitalters wende. Seine Zurückweisung dieser weichlichen Philanthropie unseres Zeitalters entzündet sich unter anderem an der liberalen Entrüstung über Otto Mittelstädts damals aktuelle Streitschrift mit dem Titel »Gegen die Freiheitsstrafen – Ein Beitrag zur Kritik des heutigen Strafensystems«, das 1879 erschien. Vermutlich hatten Anhänger der Fortschrittspartei und der Sozialisten gegenüber diesem Befürworter körperlicher Züchtigung und der Deportation von Strafgefangenen den humanen Strafvollzug verteidigt. Die antiliberale Streitschrift Mittelstädts wird ihm dagegen zur Verstärkung der eigenen Position, weil darin ausgesprochen werde, Zitat, was Hunderttausende denken. Gegen die Verfallssymptome, für die Treitschke wie oben angeführt, die Aufklärung ebenso wie Bildungsprogramme und nicht zuletzt den Liberalismus selbst verantwortlich macht, ruft er nach einem starken Staat und einer autoritären Rechtsprechung. Mit diesem Ruf wiederum sieht er sich eins mit den angesprochenen Leidenschaften, die er objektivierend zum Zug der Zeit erklärt. Der zweite Absatz endet mit dem Satz, Zitat, der ganze Zug der Zeit drängt dahin, dass die unerbittlich strenge Majestät des Rechts in unseren Gesetzen wie in ihrer Handhabung wieder zur vollen Anerkennung gelangen muss. Die Entfaltung dieses bildungsfeindlichen, autoritären und populistischen Programms bildet den Rahmen, innerhalb dessen Treitschke seine antisemitische Argumentation ausbreitet. Im dritten Absatz führt er den Antisemitismus als Gegenstand in seine Betrachtungen ein. Ich zitiere, es ist also der erste Satz jetzt des dritten Absatzes. Unter den Symptomen der tiefen Umstimmung, welche durch unser Volk geht, erscheint keines so befremdend wie die leidenschaftliche Bewegung gegen das Judentum. Soweit das Zitat. Unbestimmt bleibt in der Formulierung, wogegen sich das Befremden richtet, ob gegen die Leidenschaftlichkeit der Bewegung oder gegen deren Ziel, das Judentum. Auch ist offen, wer eigentlich der Adressat des Befremdens ist. Darüber hinaus werden in diesem Satz zentrale Begriffe eingeführt, mit denen Treitschke seine Argumentation bestreitet. Ich folge hier in meiner Interpretation dieser Passage der Textanalyse von Holz, die zunächst auf den Symptombegriff eingeht. Die Bewegung wird als Symptom nicht als Ursache der Umstimmung genannt. Insofern verweist sie auf etwas Dahinterliegendes, das selbst nicht zugänglich erscheint. Die leidenschaftliche Bewegung gegen das Judentum verweist also auf eine tiefe Umstimmung, das heißt eine tiefgreifende Veränderung der Gefühlslage. Objekt dieser Umstimmung wiederum ist unser Volk, womit ein Zugehörigkeitsverhältnis bezeichnet ist, in das sich der Autor selbst einbezieht. Zitiere nochmal Holz. Treitschke beschreibt einen Prozess, den seine Wir-Gruppe durchläuft, so sagt Holz. Die Wir-Gruppe ist mit der Formel unser Volk identisch. Der Begriff Volk kann wiederum vor allem drei Qualitäten bezeichnen. Entweder bezieht sich der Begriff auf den Souverän politischer Demokratie, so wie wir ihn heute verstehen, als Demos, oder aber eine Abstammungsgemeinschaft, dann würde Volk für Ethnos stehen, oder schließlich eine Sprach- und Kulturgemeinschaft. Es wird zu zeigen sein, dass es Treitschke, und zwar ausschließlich, um Volk im Sinne einer Abstammungsgemeinschaft geht, also um Ethnos. Auch die Formel leidenschaftliche Bewegung gegen das Judentum enthält zentrale Hinweise. Leidenschaft ist ein besonders starkes emotionales Begehren, das kaum rational zu erklären oder auch kaum zu beherrschen ist. Das Ziel dieser Bewegung richtet sich auf das Judentum, also auf ein Abstraktum. Judentum verweist zwar auf Juden, ohne aber ausschließlich eine Personengruppe zu bezeichnen, die dann eher Juden oder zum Beispiel Judenheit hätte heißen müssen. Holz fasst zusammen, dass sich die leidenschaftliche Bewegung angeblich nicht gegen Juden als Personen richte, sondern gegen abstrakt Jüdisches. Die Bewegung aber verweist auf unser Volk und damit auf eine Personengruppe. In diesem Spannungsverhältnis zwischen Personalisierung bzw. Personifikation einerseits, also hier das Volk, unser Volk angeht, und Abstraktion, Judentum andererseits, liegt ein bedeutsamer analytischer Zugriff zum Verständnis antisemitischer Textstrukturen und gehört daher seit langem zum gängigen begrifflichen Instrumentarium von Antisemitismus-Theorien. Der Satz, bei dem wir uns so lange aufhielten, gerade eben, hätte auch eine andere, nicht antisemitische Fortführung des Gedankenganges erlaubt. So wäre beispielsweise eine deutliche Ablehnung der leidenschaftlichen Bewegung gegen das Judentum denkbar gewesen, eine Kritik des Radau-Antisemitismus eines Stöcker, von dem sich Treitschke oberflächlich in unseren Aussichten sehr wohl distanzierte. Es wird jedoch zu zeigen sein, dass die Sinnstruktur von Treitschkes salonfähigem Antisemitismus im Wesentlichen die gleiche ist wie die des Radau-Antisemitismus von Glagau, den ich vorher erwähnte, von Narr oder eben auch von Stöcker. Die nächsten Sätze machen zunächst deutlich, dass es Treitschke nicht um Distanzierung, sondern vielmehr um eine Begründung für die leidenschaftliche Bewegung geht. Das ist jetzt der zweite Satz dann im dritten Abschnitt. Vor wenigen Monaten herrschte in Deutschland noch das berufene, umgekehrte Het-Het-Geschrei. Über die Nationalfehler der Deutschen, der Franzosen und aller anderen Völker durfte jedermann das Härteste sagen. Wer sich aber unterstand, über irgendeine unleugbare Schwäche des jüdischen Charakters gerecht und maßvoll zu reden, ward sofort fast von der gesamten Presse als Barbar und Religionsverfolger gebrandmarkt. Mit Hep-Hep-Pogromen sind die judenfeindlichen Ausschreitungen von 1819 gemeint, die häufig von der Hassformel Hep-Hep-Jud-Verreck begleitet waren. Mit dem umgekehrten Hep-Hep-Geschrei spielt Treitschke also auf die damaligen Verfolgungen von Juden an, kehrt jetzt aber die Rollen um. Aus den Verfolgern von damals werden die Verfolgten, aus Tätern Opfer. Diese Täter-Opfer-Umkehr gehört zu jeder Spielart des Antisemitismus. Mit ihr wird die erneute Bekämpfung der vormaligen Opfer begründet, weil diese sich als Täter erwiesen. Rückwirkend wird so auch die damalige Aggression legitimiert, zu der gleichwohl eine Distanz gewahrt bleibt. In Treitschkes Ausführungen waren die Deutschen und die Franzosen in der zurückliegenden Zeit Opfer von einem zunächst unbestimmten Jedermann, der gegen diese nationalen Kollektive ungescheut das Härteste sagen durfte. Während zur selben Zeit selbst maßvoll und gerechte Reden, Zitat, über irgendeine unleugbare Schwäche des jüdischen Charakters von der Presse sanktioniert worden seien. Selbst die maßvollen und gerechten Kritiker werden unter dem umgekehrten Hep-Hep-Geschrei zu Opfern eines explizit genannten Verfolgers, nämlich fast der gesamten Presse. Während die Opfer eine konkrete Personengruppe bilden, die Deutschen oder die Franzosen, wird ihnen gegenüber als weiterer Gegensatz erneut ein Abstraktum eingeführt, die unleugbaren Schwächen des jüdischen Charakters. Wie Holz ausgeführt hat, unterbleibt eine explizite Zuschreibung, um wessen Charakter es sich handelt, ebenso wie den unleugbaren Schwächen keine Merkmale zugeordnet sind. Der Ausdruck jüdischer Charakter bildet in dieser Logik für sich eine Entität, eine Einheit und negative Qualität an sich. So kann in antisemitischer Semantik ebenso vom jüdischen Charakter des Bolschewismus beispielsweise gesprochen werden wie vom jüdischen Charakter der Juden. Bereits aus der bisherigen Analyse ist zu ersehen, dass hier das Jüdische und das Deutsche nicht als analoge Größen eingeführt werden. Es gibt zum einen Personengruppen wie die Deutschen oder die Franzosen, die umstandslos als Völker unter anderen Völkern betrachtet werden. Ihnen wiederum steht das Jüdische als etwas Drittes gegenüber. Holz leitet aus seiner Analyse der beiden zitierten Sequenzstellen daher zwei Hypothesen ab. Die erste Hypothese: Die Judenfrage wird durch eine Täter-Opfer-Umkehr eingeführt. Die Deutschen und die Juden werden so einander gegenübergesetzt, ohne dass dabei freilich explizit von einem jüdischen Täter die Rede sei. Stattdessen wird die Wir-Gruppe fast von der gesamten Presse verfolgt, wenn sie sich erlaubt, die unleugbaren Schwächen des jüdischen Charakters zu kommentieren. Die Presse steht anstelle des jüdischen Täters. Diese Konstruktion werde dann verständlich, schreibt Holz, wenn man den Sinn der Täter-Opfer-Konstruktion in der Legitimation der Gegenwehr der Opfer, also in der Legitimation des Antisemitismus der Wir-Gruppe, sieht. Eine solche Legitimierung ist wegen der zeitgleichen, im Bildungsbürgertum bislang noch verpönten radau-antisemitischen Bewegung offenbar notwendig. Also das ist so der tiefere Sinn der scheinbaren Distanzierung, die Treitschke gegenüber Stöcker und den anderen vornimmt. Durch die Täter-Opfer-Umkehr wird wenigstens implizit anerkannt, dass früher Juden verfolgt wurden, wovon sich der Text explizit distanziert. Ein Anknüpfen an die frühere Judengegnerschaft wird gleichzeitig abgewiesen. Die zweite Hypothese: Das deutsche Volk wird als Partikulares allen anderen Völkern gleichgesetzt, dem Jüdischen jedoch entgegengesetzt. Die Formulierung unterstellt so, dass auch die Juden ein Volk sind, das aber allen anderen Völkern entgegengesetzt sei. Wenn alle Völker sich vom jüdischen Volk unterscheiden, muss diese Differenz eine andere Qualität besitzen als die Differenz zwischen Deutschen und Franzosen. Die hier vorliegende Konstruktion des eigenen Volks impliziert daher zwei Abgrenzungsverhältnisse. Eigenes, also das deutsche Volk, versus anderes Volk, die Franzosen, sowie eigenes und alle anderen Völker versus jüdisches. Für die Formulierung einer dritten Hypothese zieht Holz noch zwei weitere Sequenzstellen aus diesem dritten Absatz von unserer Aussichten heran. Das umgekehrte Hep-Hep-Geschrei liegt einige Monate zurück. Also jetzt nochmal die Argumentation von Treitschke. Die Bewegung gegen das Judentum ist dagegen erst jüngst, wie er sagt, entstanden. Von jener setzt Treitschke das Verhalten der Breslauer Wähler ab, von dem er berichtet. Jetzt kommt das Zitat: Heute sind wir bereits so weit, dass die Mehrheit der Breslauer Wähler offenbar nicht in wilder Aufregung, sondern mit ruhigem Vorbedacht sich verschwor, unter keinen Umständen einen Juden in den Landtag zu wählen. Antisemitenvereine treten zusammen, in erregten Versammlungen wird die Judenfrage erörtert, eine Flut von judenfeindlichen Libellen überschwemmt den Büchermarkt. Im Gegensatz zur leidenschaftlichen Bewegung wird das Verhalten der Breslauer Wähler als vernunftgeleitet präsentiert. Sie bewegen sich innerhalb der etablierten politischen Ordnung, während die Bewegung sich außerhalb des staatlich legitimierten Rahmens stellt. Die hier aufgemachte Unterscheidung entspricht der Differenz von Leidenschaft-Bewegung auf der einen, der Rationalität etablierte Institutionen auf der anderen Seite gegenüberstehen. Da aber die Zielsetzung sowohl der leidenschaftlichen Bewegung als auch der Breslauer Wähler jeweils dieselbe ist, sie richten sich gegen das Judentum, beziehungsweise im Fall der Breslauer Wähler sogar konkret gegen Juden, kann der Gegensatz nicht als fundamental gelten. Vorhin hatten wir offen gelassen, um welchen Begriff von Volk es Treitschke geht. Jetzt lässt sich eine Verwendung des Begriffs im Sinne von Demos ausschließen. Die Wahlentscheidung hat sich allein am Kriterium ausgerichtet, ob der Kandidat Jude ist oder nicht. Entsprechend meint das deutsche Volk auch nicht die Summe aller deutschen Staatsbürger, sondern bezieht sich auf eine Abstammungsgemeinschaft. Wir nehmen noch die anschließende Sequenzstelle hinzu, also noch ein Zitat. Es ist des Schmutzes und der Rohheit nur allzu viel in diesem Treiben, und man kann sich des Ekels nicht erwehren, wenn man bedenkt, dass manche jener Brandschriften offenbar aus jüdischen Federn stammen. Bekanntlich sind seit Pfefferkorn und Eisenmenger die geborenen Juden unter den fanatischen Judenfressern immer stark vertreten gewesen. Soweit also nochmal ein Zitat von Treitschke. Nur ganz kurz am Rande, Johannes Pfefferkorn, der von 1469 bis 1523 lebte, war ein zum Christentum konvertierter Jude, der eine Vielzahl antijüdischer Schriften hinterließ und aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Humanisten Reuchlin berühmt wurde. Der Judaist Johannes Andreas Eisenmenger von 1654 bis 1704 hingegen war kein Jude, was hier von Treitschke unterstellt wird. Sein 1699 erschienenes Hauptwerk Entdecktes Judentum ist eine antijüdische Schmähschrift aus der Frühzeit der Moderne. Das nur am Rande. Treiben steht noch einmal für die Bewegung, in der der Autor mehr Schmutz und Rohheit antrifft, als er offenbar zu tolerieren bereit ist. Obwohl Schmutz und Rohheit eindeutig negativ konnotiert seien, stellten sie, so die Analyse von Holz, dennoch kein prinzipielles Problem dar. Da die Bewegung, wie ausgeführt, dem Verfasser als Symptom der tiefen Umstimmung gilt, würde eine radikale Kritik des Symptoms den von Treitschke bejahten tiefen Wandlungsprozess, den er ja bereits im allerersten Satz seines Textes als wunderbar begrüßt hatte, selbst beschädigen. Stattdessen kritisiert er das Symptom nur insofern, es sich nicht als adäquater Ausdruck dieser tiefen Umstimmung darstellt. So gelingt es dem Autor gerade über die Kritik am emotionalen Erscheinungsbild der Bewegung, sich als ein Vordenker derselben zu platzieren. Die Bewegung gegen das Judentum muss von ihren Auswüchsen, nämlich von Schmutz und Rohheit, befreit werden, um zum adäquaten Ausdruck des tiefgreifenden Wandlungsprozesses in unserem Volk werden zu können. So also die Art und Weise, wie Treitschke sich hier positioniert. Aus diesem Befund formuliert Holz eine dritte Hypothese. Der Text wende sich gegen die Emotionalität der leidenschaftlichen Bewegung, damit der in ihm vertretene Antisemitismus als rationale Kritik an den Juden dargestellt werden könne. Lediglich das Erscheinungsbild der Bewegung werde dabei kritisiert, nicht aber der ihr zugrunde liegende Wandlungsprozess. So erscheint die Bewegung zwar als befremdend, ist es aber nicht wesentlich. Die Judenfrage wird entsprechend dieser Argumentationsbewegung zunächst in Anführungszeichen in den Text eingeführt. Das war in den zitierten Sätzen schon der Fall. Das Erscheinungsbild der Bewegung wird zugunsten eines als rational vorgestellten Antisemitismus kritisiert, der seinerseits wiederum durch die Täter-Opfer-Umkehr als legitime Gegenwehr erscheint. Da dieses Verfahren der Einführung und Rechtfertigung des Antisemitismus diene, sei für den weiteren Text zu erwarten, dass die Unterscheidung von emotionalem versus rationalem oder Radau-Antisemitismus auf der einen Seite, der anderen Seite salonfähiger Antisemitismus, keine Bedeutung mehr haben wird. Auch diese Hypothese erweist sich als zutreffend. Tatsächlich endet der dritte Absatz mit der Affirmation der Bewegung und damit auch der Judenfrage. Nein, der Instinkt der Massen hat in der Tat eine schwere Gefahr, einen hochbedenklichen Schaden des neuen deutschen Lebens richtig erkannt. Es ist keine leere Redensart, wenn man heute von einer deutschen Judenfrage spricht. Und Sie sehen also, hier sind die Anführungszeichen verschwunden. Es würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen, in dieser Ausführlichkeit alle 10 Hypothesen nachzuzeichnen, die Holz in seiner Rekonstruktion der Sinnstruktur von unserer Aussicht herausarbeitet. Eingehen will ich noch auf die inkohärente Lösungsperspektive hinsichtlich der Judenfrage, die im Text anzutreffen ist und die Holz als 8. Hypothese formuliert. Schon von Zeitgenossen war bemerkt worden, dass Treitschke keine Lösung für die Judenfrage angibt. Seine Forderung an, Zitat, unsere israelitischen Mitbürger, sie sollten, Zitat, Deutsche werden, sich schlicht und recht als Deutsche fühlen, unbeschadet ihres Glaubens und ihrer alten heiligen Erinnerung, Zitat Ende, ist tatsächlich alles andere als einfach, was Treitschke behauptet. Sollte es ihm um ein Deutschsein im Sinne der Staatsbürgerschaft gehen, wäre sein Appell völlig unsinnig. Weil der gesamte Text jedoch eine ethnische Differenz zwischen Deutsch und Jüdisch behauptet, kann die vorgeschlagene Lösungsperspektive keine sein. Das wird gegen Ende des Textes auch direkt ausgesprochen, als er denselben Vorschlag an unsere israelitischen Mitbürger noch einmal wiederholt. Die harten deutschen Köpfe jüdisch zu machen, ist doch unmöglich. So bleibt nur übrig, dass unsere jüdischen Mitbürger sich rückhaltlos entschließen, Deutsche zu sein, wie es ihrer viele zu ihrem und unserem Glück schon längst geworden sind. Soweit das Zitat. Aber auch die rückhaltlose Entscheidung unserer jüdischen Mitbürger, die Traitschke hier fordert, bringt keine Lösung. Denn, Zitat, die Aufgabe kann niemals ganz gelöst werden. Eine Kluft zwischen abendländischem und semitischem Wesen hat von jeher bestanden. Also das ist dann am Ende des Textes von Traitschke so nochmal klar eingezogen. Auch die oben wiederholte Differenz zwischen guten und schlechten Juden, wie sie, worauf ich hier allerdings nicht eingegangen bin, in der Gegenüberstellung von Westjuden und Ostjuden, ebenso wie in der personalisierten Unterscheidung von Heinrich Grätz und Ludwig Börne als schlechten Juden, im Gegensatz zu Felix Mendelssohn als gutem Juden, bereits in den Text eingeführt wurde und eine weitere wesentliche Regel des modernen Antisemitismus erfüllt, ist konstitutiv für die Inkohärenz der Lösungsperspektive. Ich zitiere noch einmal: Dadurch kann die Forderung nach Assimilation aufrechterhalten werden, ohne die Unterscheidung zwischen Juden und Deutschen grundsätzlich aufgeben zu müssen. Es sei also zu erwarten, so Holz weiter, dass die Assimilationsforderung in dieser Fallstruktur keine stringente Lösungsperspektive für die postulierte Judenfrage ist. Es ist also ein Scheingefecht, was sie hier aufbaut. Zusammenfassend konnte hoffentlich gezeigt werden, dass der Text keine den in ihm erhobenen Vorwürfen gegenüber den Juden angemessene Lösungsperspektive entwirft. Traitschkes postliberaler Antisemitismus beschränkt sich auf die kulturelle Dimension der Gesellschaft. Gleichwohl legt die Hochschätzung des Nationalstaats jedoch eine politische Lösung der Judenfrage bereits nahe. Beispielsweise ergibt sich die Möglichkeit, den Staat zum Schutz der nationalen Identität anzurufen, bereits stringent aus der Sinnstruktur des Textes, ohne jedoch hier ausgearbeitet zu sein. Darin aber liegt einer der wenigen wirklich zentralen Differenzen von Traitschkes zu Hitlers Antisemitismus. So, ich komme zum zweiten Teil, zur Debatte. Das, was gemeinhin als Berliner Antisemitismusstreit verstanden wird, besteht streng genommen aus zwei Debatten, in denen jeweils dem Historiker Heinrich von Traitschke eine zentrale Rolle zukommt. Bis einschließlich Januar 1880 äußerte er sich immer wieder zu den Reaktionen, die auf seinen initiierenden Artikel zur Judenfrage erfolgten. Im selben Monat veröffentlichte er alle seine Beiträge noch einmal unter dem Titel »Ein Wort über unser Judentum« in einer gesonderten Broschüre, die dann auch mehrere Auflagen erleben wird. Bis Ende Januar 1880 erscheinen auch die meisten Antworten auf Traitschke. Eine erste Phase des Berliner Antisemitismusstreites dauert also etwa 2,5 Monate, vom 15. November 1879 bis Ende Januar 1880. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung seines Beitrags in den preußischen Jahrbüchern und danach in schneller Abfolge erscheinen unterschiedliche Debattenbeiträge. Der Breslauer Rabbiner Manuel Johl antwortet Traitschke in einem offenen Brief, an dessen Ende er auf das unklare Ziel der von Traitschke eingeführten und legitimierten Judenfrage zu sprechen kommt. Also auf das, was ich mit Holz die Inkohärenz der Lösungsperspektive genannt hatte. Ich zitiere: Was will Herr von Traitschke? Soll man uns austreiben? Soll man uns die geschenkten Menschenrechte, eine wundervolle Vorstellung vom Wesen des Rechts, soll man uns die geschenkten Rechte wieder nehmen? Nein, so etwas sagt ein eleganter Schriftsteller nicht. Diese gröbere Arbeit überlässt man gröberen Leuten. Soweit Manuel Johl. Auch der von Traitschke direkt angegriffene Historiker Heinrich Grätz schreibt schon am 7. Dezember 1879 eine Erwiderung, worin er in Traitschkes Artikel zu Recht eine, Zitat, Anklage gegen die Gesamtjudenheit ausmacht. Dennoch ist aus nachvollziehbaren Gründen die Abwehr dieser Anklage weniger sein Thema als die Verteidigung in eigener Sache. In der Logik von Traitschkes Antisemitismus freilich erscheint beides ohnehin als dasselbe. Grätz hatte Traitschke als Personifizierung des von ihm unterstellten, Zitat, gefährlichen Geistes der Überhebung in jüdischen Kreisen gedient und wurde so zum Ziel einer ad personam gerichteten wütenden Tirade. Ich zitiere jetzt nochmal eine andere Stelle aus dem Traitschke-Text. Man lese die Geschichte der Juden von Graetz. Welch fanatische Wut gegen den Erbfeind, das Christentum, welcher Todhass gerade wieder die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens von Luther herab auf Goethe und Fichte und welche hohle, beleidigende Selbstüberschätzung, so Treitschke. Graetz greift unter anderem diese Stelle aus Treitschkes Tirade auf, um mit Belegstellen aus dem 11. Band seiner Geschichte der Juden die grobe Verzeichnung seiner dort gemachten Aussagen nachzuweisen. Darin habe er Luthers beispiellose Gottesfrömmigkeit ebenso gelobt, wie er dessen späteren Hass gegen Juden erwähnt. Auch den Satz, aus dem Treitschke einen, Zitat, Todhass wieder die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens ableitet, führt Graetz an, um den Vorwurf zu entkräften. Ich zitiere, zwei Männer ersten Ranges, der größte Dichter und der größte Denker jener Zeit, Goethe und Fichte, beide zwar mit dem Christentum zerfallen und als Atheisten geltend, verabscheuten nichtsdestoweniger die Juden im Namen Jesu. Also so weit der Satz von Graetz im 11. Band seiner Geschichte der Juden, der sich in der Tat anders anhört als das, was Treitschke daraus gemacht hat. Treitschke reagiert am 15. Dezember 1879 mit einem neuerlichen Beitrag in den preußischen Jahrbüchern, der an Umfang seinen ersten Artikel beinahe verdoppelt. Die Tatsache allein kritischer Reaktion auf seinen Artikel wird ihm zum Beleg der Richtigkeit seiner eigenen Position. Zitat, wenn meine einfachen Worte einen Sturm von erbitterten Erklärungen heraufbeschworen haben, so wird damit nur bewiesen, dass die deutsche Judenfrage, deren Dasein man abzuleugnen sucht, in der Tat vorhanden ist. So Treitschke. Strukturell bringt der Text gegenüber unserer Aussichten keine wesentliche Veränderung. Die Invektive gegen Graetz ist im Ton freilich noch bösartiger geworden, indem er ihn jetzt direkt als Fremdling und Orientalen kennzeichnet, Zitat, der unser Volk weder versteht noch verstehen will. Er hat mit uns nichts gemein, als dass er unser Staatsbürgerrecht besitzt und sich unserer Muttersprache bedient, freilich um uns zu verlästern, so Treitschke in dieser neuerlichen Invektive. Allein die hier herausgegriffene Aussage bestätigt noch einmal drei der herausgearbeiteten Strukturmerkmale des nationalen Antisemitismus. Mal ganz kurz, die Täter-Opfer-Umkehr, die Ethnisierung der Identität der Wir-Gruppe sowie die Unterscheidung des eigenen Volks von den Juden, das sich so seiner Identität versichert, also das eigene Volk. Hinsichtlich der inkohärenten Lösungsperspektive gibt es eine kleine Verschiebung, wenn Treitschke in seinem abschließenden Satz für die Zukunft eine Veränderung der öffentlichen Meinung prognostiziert. Er sagt hier, doch unsere öffentliche Meinung beginnt endlich wachsam zu werden. Nur noch wenige Jahre und sie wird so weit erstarkt sein, dass jene Schimpfreden wieder den germanischen Urmob, welche heute durch die jüdische Presse gehen, in Deutschland ebenso unmöglich werden, wie sie in England schon längst undenkbar sind. Also hier schwingt bereits etwas wie eine leise Drohung mit. Weitere Repliken stammen unter anderem von einem Berliner Kollegen Treitschkes, dem Mediavist Harry Breslau, der in seinem Sendschreiben, wie er es selber nennt, Treitschkes Argumentation mit besonderer Gründlichkeit zu widerlegen sucht, wobei er durchgängig bemüht ist, einen kollegialen Ton zu wahren. Dann von dem nationalliberalen Abgeordneten und somit früheren Parteigenossen Treitschkes, Ludwig Bamberger, sowie von Hermann Cohen, dem Marburger Neukantianer. Cohens ein Bekenntnis in der Judenfrage wäre eine nähere Betrachtung und einen eigenen Vortrag wert, weil darin der philosophisch begründete Versuch unternommen wird, eine religiöse Gemeinsamkeit von Christentum und Judentum zu begründen, die Treitschkes nationaler Antisemitismus natürlich vehement bestreitet und in dessen Logik auch bestreiten muss. Pointiert fast Uffe Jensen zusammen, diese Repliken hätten hinsichtlich ihrer öffentlichen Wirkung ein Manko. Zitat, ihre Autoren sind ausnahmslos Juden. Es darf ergänzt werden, dass unter den wenigen Nichtjuden, die auf unsere Aussichten öffentlich reagierten, auch zwei Antisemiten waren, von denen der eine, Wilhelm Entner, unbekannt ist, während der andere, H. Naut, sich auch jenseits von der Debatte als Antisemit mit anderen Schriften hervortat. Erst als Bernhard Förster, Nietzsches Schwager, Zitat, unter dem Eindruck eines von Wagner geprägten Bayreuth den Gedanken einer Antisemitenpetition auf den Weg gebracht hatte, die eine besondere Zählung der Juden in Deutschland in ihren vollkommenen Ausschluss aus öffentlichen Ämtern und im Unterrichtswesen forderte, so wie Leon Poljakow in seiner Geschichte des Antisemitismus schreibt. Erst als diese Försterische und Zöllnersche Petition mit ihren zum Schluss, wie ich vorher erwähnte, 265.000 Unterschriften in der Öffentlichkeit kursierte. Erst zu diesem Zeitpunkt reagierte auch ein angesehener Teil der nichtjüdischen deutschen Elite mit einer gegen diese Petition gerichteten notablen Erklärung vom 12. November 1880, die zwei Tage später dann in der Nationalzeitung veröffentlicht wurde. Zu ihren 75 Unterzeichnern gehörten neben dem Rektor der Berliner Universität, Rudolf Virchow, auch Rudolf Gneist, sowie Treitschkes engere Kollegen Scherer, Dreusen, Wattenbach und Theodor Mommsen. In der Einleitung ihrer Erklärung wird implizit auf die Reichsgründung von 1871 Bezug genommen und die damit begründete Einheit der Nation als ein, Zitat, Sieg über die Stammes- und Glaubensgegensätze gekennzeichnet. Die antisemitischen Ausschreitungen und Proklamationen dieser Zeit werden als Wiederbelebung eines mittelalterlichen Fanatismus und Rassenhasses, der sich gegen unsere jüdischen Mitbürger richte, gekennzeichnet und zurückgewiesen. Es ist insbesondere ein Satz aus dieser Erklärung, der für Treitschke als Provokation erscheinen musste. Ich zitiere: An dem Vermächtnis Lessings rütteln Männer, die auf der Kanzel und dem Katheder verkünden sollten, dass unsere Kultur die Isolierung desjenigen Stammes überwunden hat, welcher einst der Welt die Verehrung des einigen Gottes gab. Soweit dieser Satz aus der Erklärung der Notablen. Treitschke reagiert am 17. November 1880 mit einer Zuschrift an die Post, in der er das, was er als Verleumdung seiner Lehrtätigkeit empfindet, zurückweist und gleichzeitig noch einmal seine publizistischen Aussagen über die gegenwärtige Stellung des deutschen Judentums bekräftigt. Daraufhin wendet sich nun Theodor Mommsen zwei Tage später in einem offenen Brief an die Nationalzeitung. Er wiederum bestätigt noch einmal die Auslegung, dass dem oben zitierten Satz aus der Erklärung enthaltenen Tadel sehr wohl auf Treitschke gemünzt sei. Von dessen Auslegung distanziert er sich jedoch. Zitat: Weder mir noch irgendeinem der sonst Unterzeichneten wird er, also Treitschke, zutrauen, dass wir über die Stellung, die er in seinen Lehrvorträgen zu politischen Tagesfragen nimmt, Informationen einziehen, so Mommsen. Mommsens weitere Ausführungen wiederholen den Appellcharakter der Erklärung. Zitat: Wir bedauern, dass er auf dem Katheder das Evangelium der Toleranz nicht predigt, welches Lessing gepredigt hat. Denn wir nehmen an, dass er als Lehrer nicht gegen diejenigen Sätze sprechen wird, die er als Publizist vertritt. In einer kurzen Erwiderung noch am selben Tag akzeptiert Treitschke die Erklärung Mommsens, dass die Unterzeichner der notablen Erklärung seine akademische Lehrtätigkeit nicht hatten antasten wollen. Trotzdem wünschte er sich jedoch von den Unterzeichnern, sie, Zitat, möchten in Zukunft beim Gebrauch schwungvoller Worte etwas behutsamer verfahren. Am 10. Dezember 1880 erscheint dann unter dem Titel Auch ein Wort über unser Judentum, also mit deutlichem Anklang an Treitschkes Broschüre, ein Wort über unser Judentum, Mommsens eigentliche Auseinandersetzung mit Treitschkes Position. Zum einen erinnert er an das Glück der erreichten nationalen Einheit, dass er neben dem Kulturkampf gegen die Katholiken außerdem durch einen Bürgerkrieg des Geldbeutels und drittens durch, Zitat, die Missgeburt des nationalen Gefühls, den Feldzug der Antisemiten, gefährdet sieht. An späterer Stelle weist er, wie vor ihm schon andere Debattenteilnehmer, Treitschkes Behauptung einer jüdischen Masseneinwanderung über die Ostgrenze als reine Erfindung zurück. In den Juden sieht er ein Element der nationalen Dekomposition, das er für die Nationsbildung als notwendig begrüßt, es gleichwohl aber als, Zitat, nie erfreulich charakterisiert. Was er sich unter dieser Dekomposition vorstellt, soll ein Bild veranschaulichen. So habe die Vorsehung weit besser als Herr Stöcker begriffen, Zitat, warum dem germanischen Metall für seine Ausgestaltung einige Prozent Israel beizusetzen waren. Die von Treitschke perhoreszierte deutsch-jüdische Mischkultur wird von Mommsen dann bejaht, wenn sie zu einer Verschmelzung führt. An Treitschkes berüchtigtem Satz, die Juden sind unser Unglück, erinnernd, legt er in der Folge dar, dass durch das besondere Renommee Treitschkes der antisemitischen Bewegung der, Zitat, Kappzaum der Scham abgenommen worden sei. Noch ein Zitat, was er sagte, war damit anständig gemacht. Soweit Mommsen. Diesen deutlichen Worten gegenüber Treitschkes antisemitische Agitation stehen andere Stellen in Mommsens Text, insbesondere der letzte Abschnitt, entgegen. So wirft er zum Beispiel an einer Stelle ein, der jüdische Wucher sei keine Fabel. An anderer Stelle führt er aus, dass für, Zitat, das Gefühl der Fremdheit und Ungleichheit, mit welchem auch heute noch der christliche Deutsche dem Jüdischen vielfach gegenüberstehe, die Schuld zum Teil auch bei den Juden liege. Mommsens Gedanken sind von der Vorstellung geprägt, dass die von ihm, im Gegensatz zu Treitschke, begrüßte internationale Zivilisation nur im Zeichen des Christentums möglich sei. Krieger hat dies treffend zusammengefasst. Zitiere ich noch, was Mommsen in seiner Broschüre unternahm, war keine Verteidigung der Juden als Juden, keine Verteidigung der Existenzberechtigung des Judentums in der deutschen Gesellschaft, sondern eine Verteidigung des Liberalismus, den er durch Treitschke und die antisemitische Agitation zunehmend gefährdet sah. Soweit Krieger. Ich komme zum Schluss und habe dem Schluss wiederum noch mal ein kleines Zitat vorangestellt. Wahrscheinlich war kein Schriftsteller der antisemitischen Bewegung so förderlich wie Treitschke. Ein begeisterter Anhänger des Reichsgedankens, von der studentischen Jugend verehrt, hat er mit seinem feurigen Temperament eine antijüdische Stimmung in Kreisen zu erregen gewusst, die für diese Bewegung wohl sonst nicht zu haben gewesen wäre. So steht es in der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 8. August 1902. Zweifellos war Heinrich von Treitschke wegen seiner hohen Reputation und als Historiker, noch dazu seit 1875 als Nachfolger von Leopold von Ranke auf dem vermutlich angesehensten historischen Lehrstuhl seiner Zeit, als Mitglied also jener wissenschaftlichen Disziplin, die im Zeitalter des Historismus für das deutsche Bürgertum wie keine zweite eine bewusstseins- und entitätsbildende Funktion besaß, besonders geeignet, eine neue Form des Antijudaismus, eine, Zitat, gutbürgerliche Judenfeindschaft, wie Christoph Hoffmann sie treffend nennt, zu verbreiten. Diese konnte aufgrund der dargestellten rhetorischen Mittel als gemäßigt gelten, obwohl sich bei genauerem Hinsehen der Gegensatz zum inkriminierten Radau-Antisemitismus als nicht stichhaltig erweist. Gerade die von Treitschke scheinbar beförderte Domestizierung der Judenfeindschaft und ihre Integration in ein nationales Weltbild hat in diesen bürgerlichen Schichten vermutlich vor allem dazu beigetragen, den Antisemitismus zum integralen Bestandteil ihres eigenen Weltverständnisses zu machen. Diesem Vorgang war förderlich, dass auch die Gegner in der Auseinandersetzung um die Judenfrage mit Treitschke die Erwartung einer vollständigen Assimilation der Juden verband, was sogar Theodor Mommsen einschloss. Zur Schwäche des liberalen Bürgertums gegenüber dem Antisemitismus gehörte generell auch, worauf Krieger hinweist, die Ablehnung einer kulturellen Pluralität der Gesellschaft. Der Berliner Antisemitismusstreit endet, wie gezeigt, mit einer Marginalisierung des parteipolitischen Antisemitismus, der zwar Anfang der 1890er Jahre noch einmal einige Erfolge zeitigt, tatsächlich aber politisch bis in die Endphase der Weimarer Republik hinein relativ bedeutungslos bleibt. Dagegen markieren Treitschkes Artikel den Übergang zu einer breiten kulturellen Akzeptanz des Antisemitismus im Kaiserreich. Gerade wegen der Zersplitterung des parteipolitischen Antisemitismus wurde die Kraft der von ihm vertretenen Richtung unterschätzt, argumentiert Werner Jochmann. So hatte, wie Schuler mit Wolkow daran anknüpfend ausführt, der Niedergang der antisemitischen Parteien gerade keine Eindämmung des Antisemitismus zur Folge. Die Frage nach der Kontinuität des Antisemitismus wird von ihr mit der Formel vom kulturellen Code beantwortet, der die deutsche Gesellschaft im Kaiserreich polarisierte. Darüber, dass der Nationalsozialismus den nationalen Antisemitismus aus dem Kaiserreich beerbte, lässt sie keinen Zweifel. Zitat, der Antisemitismus nahm zwar unter den Nazis neue Formen an und war von beispielloser Intensität, aber er wuchs aus der institutionellen Struktur, die die wilhelminische Gesellschaft vorgegeben hatte.